Zu dumm, dass diese Typen den Ordner jetzt trotzdem haben. Sie wollen vermutlich diese Stadt aus Gold finden. Und das will ich auch. Mein Daddy hat mir erzählt, dass es eine Landkarte gibt, die den Weg dorthin weist. Das wäre doch was, in einer Stadt aus purem Gold zu stehen. Ja, natürlich. Aber schon viele haben erfolglos diese Stadt gesucht, Barbara. Pappalapapp, ihr seid die drei Fragezeichen. Und ihr habt schon die verrücktesten Sachen gefunden. Und wisst ihr, warum es euch auch dieses Mal gelingen wird? Jetzt bin ich mal gespannt. Weil wir gut sind? Irrtum. Weil ich jetzt an eurer Seite bin. Es gibt nur ein Problem. Das da lautet? Harry und sein Komplize haben die Originaldokumente. Wir die Fotos. Also können beide Seiten die Spur zur Schatzkarte finden. Wir müssen deshalb schneller sein als unsere Gegner. Schön. Aber als erstes wirst du deinen Vater verständigen und ihm schonungslos die ganze Wahrheit berichten. Ja. Das muss ich wohl. Mhm. Aber das mache ich am besten von zu Hause aus. Jetzt gibt's für mich ja eh keinen Grund mehr, hier im Hotel zu bleiben. Aber was sag ich ihm? Ich meine, weiß nicht. Was gibt's denn da zu grinsen, Peter? Na, dass man dich einmal sprachlos erlebt.